Die Seele ist jene lebenstragende Kraft, die unsere Absichten und unseren Willen hervorbringt. Als typisches Phänomen der kulturellen Evolution haben sich die schillerndsten Seelenvorstellungen entwickelt. Während viele westliche Kulturen allenfalls zwischen Seele und Geist unterscheiden, kennen die Dogon in Westafrika 8 verschiedene Seelen, die Tzeltal in Mexiko sogar 17. Die zweite, für uns relevante Eigenart: Wir sind Animisten. Auch das ein heikler Begriff. Wir schreiben nicht nur anderen Menschen Absichten zu, sondern auch allen Lebewesen und selbst natürlichen Objekten wie Steinen, Flüssen oder dem Wetter. Intuitiv neigen wir dazu, alles um uns herum als animiert, weil beseelt, zu betrachten. Spontan wittern wir überall Akteure am Werk, die Intentionen verfolgen, selbst dort, wo schlicht elementare Prozesse ablaufen. Und geschieht etwas Merkwürdiges, nehmen wir stets zunächst an, dass jemand dort seine Finger im Spiel hat. Unsere intuitive Logik ist eine soziale, keine physikalische. Wir alle sind Animisten auf die eine oder andere Weise, sagt der Religionswissenschaftler Graham Harvey. Ob wir nun die Dinge um uns herum personalisieren, unseren Computer beschimpfen, uns von einem Talisman beschützen lassen, unserem Auto einen Namen geben, Tiere als Mitglieder der Familie begreifen. Wir sehen Gesichter in den Wolken und menschliche Gestalten in Bäumen und Felsen, erklärt Pascal Boyer, der mit Stuart Guthrie und Justin Barrett maßgeblich an der Beschreibung dessen beteiligt war, was die kognitive Religionswissenschaft als Hyperactive Agency Detection Device, HADD, bezeichnet. Evolutionsgeschichtlich sind wir Organismen, die sich sowohl gegen Raubtiere behaupten, als auch ihrerseits Beute machen müssen, erklärt Boyer den evolutionären Zusammenhang. In beiden Fällen ist es weit vorteilhafter, in unserer Umwelt zu viel Aktivität zu erkennen, als zu wenig. Deshalb sind wir hyperaktiv darin, überall Akteure am Werk zu vermuten. Better safe than sorry, bringt es Stuart Guthrie auf den Punkt. Wandert man durch den Wald, ist es besser, einen Stock für eine Schlange oder einen Felsen für einen Bären zu halten, als umgekehrt. Irren wir uns, verlieren wir wenig. Haben wir recht, gewinnen wir viel, nämlich unser Leben.